Erster bezahle L baute die Bundeslade aus Akazienholz, die etwa 2,5 Ellen lang, 1,5 Ellen breit und 1,5 Ellen hoch war. Zweiter er bedeckte die Lade innen und außen mit reinem Gold und befestigte einen goldenen Kranzringscherum. Dritter dann goss er 4 goldene Ringe für die Lade, 2 an jeder Seite, damit man sie tragen konnte. Vierter danach machte er Stangen aus Akazienholz und überzog sie mit Gold. Fünfter diese Stangen steckte er durch die Ringe an den Seiten der Lade, damit man sie tragen konnte. Sechster er fertigte auch eine Deckplatte aus reinem Gold an, die 2,5 Ellen lang und 1,5 Ellen breit war. Siebter er machte auch 2 Kerube aus Gold, die kunstvoll an den beiden Enden der Deckplatte gefertigt wurden. Achter er setzte einen Cherub an das eine Ende und den anderen Cherub an das andere Ende der Deckplatte. Neunter die Kerube breiteten ihre Flügel nach oben aus und bedeckten damit die Deckplatte, während ihre Gesichter einander zugewandt waren. Zehnter danach baute er den Tisch aus Akazienholz, der 2 Ellen lang, 1 Elle breit und 1,5 Ellen hoch war. Elfter er überzog ihn mit reinem Gold und befestigte einen goldenen Kranzringscherum. Zwölfter er brachte eine handbreite Leiste rings um den Tisch an und darauf noch einen goldenen Kranz. Dreizehnter er goss auch 4 goldene Ringe und befestigte sie an den 4 Ecken der Tischbeine. Vierzehnter die Ringe waren nahe an der Leiste angebracht, damit man Stangen hindurchstecken und den Tisch tragen konnte. Fünfzehnter die Stangen dafür machte er aus Akazienholz und überzog sie mit Gold, damit der Tisch getragen werden konnte. Sechzehnter er fertigte auch alle Gefäße für den Tisch aus reinem Gold an, wie Schüsseln, Schalen, Becher und Kannen, die für die Trankopfer verwendet wurden. Siebzehnter danach machte er den Leuchter aus reinem Gold, der kunstvoll mit einem Fuß, einem Schaft und Verzierungen wie Blumenkelchen, Knospen und Blüten gefertigt wurde. Achtzehnter von den Seiten des Leuchters gingen 6 Arme ab, jeweils 3 auf jeder Seite. Neunzehnter jeder dieser 6 Arme hatte 3 mandelblütenförmige Kelche mit Knospen und Blüten. Zwanzigster am Hauptschaft des Leuchters waren 4 weitere mandelblütenförmige Kelche mit Knospen und Blüten. 21. unter jedem der 3 Armpaare des Leuchters befand sich eine Knospe. 22. alle Knospen, Arme und der Leuchter selbst waren aus einem Stück reinem Gold kunstvoll gefertigt. 23. er machte auch die 7 Lampen für den Leuchter sowie die Dochtscheren und Kohlenpfannen, alles aus reinem Gold. 24. für den Leuchter und alle seine Geräte verwendete er ein Talent reines Gold. 25. danach baute er den Räucheraltar aus Akazienholz, der 1 Elle lang und 1 Elle breit, also quadratisch, und 2 Ellen hoch war. Seine Hörner waren ein Teil des Altars. 26. er überzog die Oberseite, die Seitenwände und die Hörner des Altars mit reinem Gold und befestigte einen goldenen Kranzringscherum. 27. unterhalb des Kranzes befestigte er an 2 Ecken auf jeder Seite 2 goldene Ringe, damit man Stangen hindurchstecken und den Altar tragen konnte. 28. die Stangen dafür machte er aus Akazienholz und überzog sie mit Gold. 29. schließlich stellte er das heilige Salböl und das reine, wohlriechende Räucherwerk her, so wie es ein Salbenmischer zubereitet.